es grindu frisches Gras, wie manches Herz durch dich genas, das von des Winters nie erkrankt. O, wie mein Herz nach dir verlangt. Aus der Erdennacht, wie dir mein Auge entgegenlacht, hier in des Walles stillem Grund, drück ich dich grün an Herz und Mund. Mich von den Menschen fort, mein Leid, das hebt kein Menschenwort. Nur junges Grün ans Herz gelegt, macht das mir.